Vor den Roben ihr leckeren Botten in brennigen Sprüß, till er frisst und er süß. Tag vor den Roben ihr leckeren Botten in brennigen Sprüß, till er frisst und er süß. Um Reisen skal blive den süßste Jör, jeg må prüß. Lust, far ladren schüßt, je was durchschön nob, je was after den Fall. Hey, blatt den Lüst, je far ladren schüßt, je was durchschön nob, je was after den Fall. Je was jönen zähnere klängle Schär, je was friste vor lang, vor lang.